Muss ich rasten. Gab mir der Quell des müden Lasten macht leicht, erfrischt ist Mut, das Auge erfreut. Waffenlos bin ich, dem wunden Gast wird dein Gatte nicht wehren. Die Wunden weise mir schnell. Gering sind sie, der Rede nicht wert, doch wegen des Leibes glieder sich fest, hätten halb so stark wie mein Arm Schild und Speer mir gehalten, immer floh ich den Feind. Doch zerschellte mir Speer und Schild. Der feine Meute hetzte mich müd. Gewitterbrunst brach mein Leib. Doch schneller als ich der Meute schwand die Müdigkeit. Segen labtest du. Unheil wende der Wunsch von dir. Gerastet hab ich und süß geruht. Weiter wenn ich den Schritt. Wer verfolgt dich, dass du schon fließt? Bis Wende folgt mir, wohin ich fliehe. Mir, wo ich mich neige. Ich mich selbst Unding will ich erwarten. Heilig sei dir mein Haus. dem Weibe der gleißende Wurm glänzt auch ihm aus dem Auge. Traun kam so des Wegs, ein Ross nicht ritt, der rast hier fand. Mit schlimme Pfade schufen ihr Pein. Durch Wald und Wiese, Heide und Hain, jagte mich Sturm und starke Not. Nicht kenn ich den Weg, den ich kam. Wohin ich irrte, weiß ich noch minder. Kunde gewinn ich des gern. Es dacht ich deckt, des Haus dich hegt. Huldinger heißt der Wirt. Wendest von hier du nach West den Schritt in Höfenreich. Hausen dort Zippen die Huldings Ehre behüten. Gönnt mir Ehre, mein Gast, wird sein Name nun mir genannt. Du Sorge mir zu vertrauen, der Frau hier gib doch Kunde, sieh, wie gierig sie dich frägt. Gast, wer du bist, wüsst ich gern. Ich nicht heißen, Frohwald möcht ich wohl sein, doch Wehwald muss ich mich nennen. Wolf, der war mein Vater, zu zwei kam ich zur Welt, eine Zwillingsschwester und ich. Früh schwanden mir Mutter und Maid, die mich gebar und die mit mir sie barg. Kaum hab ich je sie gekannt. Wir starken Wölfe, der Feinde wuchs in viel. Zum Jagen zog mit dem Jungen der Alte, von Hitze und Hass, als kehrten wir heim. Da lag das Wolfsnest leer, zu Schutt gebrannt der prangende Saal, zum Stumpf der Eiche blühender Stamm, erschlagen der Mutter mutiger Leib, verschwunden in Gluten der Schwester Spur. Und schob die herbe Not der neidige harte Schar. Geächtet floh der Alte mit mir, lange Jahre lebte der Junge mit Wölfe in wildem Wald. Manche Jagd ward auf sie gemacht, doch mutig wehrte das Wolfspaar sie. Ein Wölfing kennet ihr da, Spaß, die das Wölfin mancher wohl kennt. Wunder und wilde Meere, kündest du kühner Geist, wie weit der Wölfin? Ich denk von dem wirrlichen Paar, vernahm ich dunkle Sage, kannt ich auch Wölfe und Wölfingen nicht. Doch alter kühne Fremder, o beide Vater, jetzt! Ein starkes Jagen auf uns stellten die Neidinger an. Der Jäger viele, viele den Wölfen in Flucht durch den Wald, rief sie das Wild, bis breit zerstob uns der Feind. Doch ward ich vom Vater versprengt, seine Spur verlor ich. Je länger ich forschte, eines Wolfes Fell nur, traf ich im Forst, leer lag das von mir, den Vater fand ich nicht. Aus dem Wald rieb es mich fort, mich drängte zu Männern und Frauen. Immer noch war ich geächtet, Unheil lag auf mir, was Rechtes je ich riet. Anderen dünkte es arg, was schlimm immer mir schien. Andere gaben ihm Gunst, in Fehde fiel ich, wo ich mich fand. So traf mich, wohin ich zog, geh ich nach Bonn. Wächt ich nur weh, drum muss ich mich Wehwald nennen, des Wehes waltet ich nur. Sippe dem Mann ohne Minne die Maid. Wieder ins Land zog ich zum Schutz, der Dränger Tross traf ich im Kampf, den Sieger sank der Feind. Erschlagen lagen die Brüder, die Leichen umschlang da die Maid, in Riem verjagt in der Gram. Mit wilder Tränenflut betroff sie weinend die Wahl des Mordes der eigenen Brüder. Kinder klagen im unsigen Laut. Der erschlagenen Sippen stürmten daher, übermächtig äxte nach Abelsehen. Rings um die Städte rannten wir Feinde, doch von der Wahl wich nicht die Maid. Mit Schild und Speer scheren dich sie lang. Mit Speer und Schild im Harst mir zerhauen. Wund und waffenlos stand ich. Sterben sah ich die Maid. Mich hetzte das wütende Heer auf den Leichen lag sie tot. Weißt du, fragende Frau, warum ich Friedemund nicht heiße? Sein wildes Geschlecht, nicht heilig ist ihm, was andern her. Verhasst ist es allen und mir. Zur Rache war ich gerufen, Sühne zu nehmen für Sippen Held kam ich und kehrte nun heim, des flüchtigen Frevler Spur im eigenen Hause zu erspähen. nicht der Mann. Ich, Elfin, treffe ich am Morgen. Mein Wort hörtest du. Hüte dich wohl. Thank you. Schiffe das Licht verlischt. Mächtiges Dunkel deckt mir das Auge. Tief in des Busens Berge glimmt nur noch lichtlose Glut. Schläfst du, Gast? Steig daher! Ich bitt, hör mich an! In tiefem Schlaf liegt Hunding, ich würd's im betäubenden Trank. Blitze die Nacht dir zum Heil! Heil, mach mich dein Nahen! Eine Waffe lass mich dir weisen, wohin du Siege wächst. Thank you. Was sie je sie getrennt. Ja, so grüß ich das junge Paar verein, den Liebe und thank you. Ich will Not. Song and Lord.